jetzt ängstlich sein. Zur Weihnachtszeit vertreibt die Dunkelheit der helle Schein. In unserer Welt voll Überfluss breit aus unser Lächeln der Freude. Umarme damit die Welt zur Weihnachtszeit. Doch wenn du betest, bete auch für die anderen. Zur Weihnachtszeit erschloss, wenn selbst du Freude erfahren. Durch dein Fenster sieh die Welt, die eine Welt, die Angst erreicht. In der Wasser kann nur fließen, das bittere Tränen. Wenn die Weihnachtsglocken läuten, tönen sie auch vom Untergang. Doch heute danke Gott, denn sie läuten für dich. Mehr Liebe, das wissen sie, das Weihnachtsgeheim. Mehr Liebe, als dort zur Weihnachtszeit. Das größte Geschenk in diesem Jahr ist Liebe. Dort, wo nie etwas gedeiht, noch je sich Regen zeigt, weiß dort man denn das Weihnachtszeit nun ist. Das für sie, die immer in der Sängen von, als dort man denn das Weihnachtszeit nun her. Wissen Sie, dass Weihnachtszeit näher die Welt. Das wissen Sie, dass Weihnachtszeit.